Erster, das sind die Namen der Stämme. Denn bekommt Land im Norden. Es geht von Osten nach Westen. Zweiter, neben den bekommt Asser sein Land. Es geht von Osten nach Westen. Dritter, neben Asser bekommt Naphtali sein Land. Es geht von Osten nach Westen. Vierter, neben Naphtali bekommt Manasse sein Land. Es geht von Osten nach Westen. Fünfter, neben Manasse bekommt Ephraim sein Land. Es geht von Osten nach Westen. Sechster, neben Ephraim bekommt Ruben sein Land. Es geht von Osten nach Westen. Siebter, neben Ruben bekommt Juda sein Land. Es geht von Osten nach Westen. Achter, neben Juda ist ein besonderes Stück Land. In der Mitte steht das Haus Gottes. Neunter, dieses Stück Land ist für den Herrn. Es ist sehr groß. Zehnter, die Priester bekommen einen Teil davon. Das Haus Gottes ist in der Mitte. Elfter, diese Priester waren treu. Sie haben Gott immer gedient. Andere Leute machten Fehler. Zwölfter, dieses Land ist sehr heilig. Es liegt neben dem Land der Leviten. Dreizehnter, die Leviten bekommen auch ein Stück Land. Es ist so groß wie das Priesterland. Vierzehnter, sie dürfen das Land nicht verkaufen. Es gehört Gott. Es ist heilig. Fünfzehnter, ein kleiner Teil ist für die Stadt. Dort wohnen Menschen. Die Stadt ist in der Mitte. Sechzehnter, die Stadt ist quadratisch. Jede Seite ist gleich lang. Siebzehnter, um die Stadt herum ist freies Land. Es ist auf allen Seiten gleich. Achtzehnter, der Rest vom Land ist für Essen. Die Arbeiter der Stadt essen das. 19, Menschen aus allen Stämmen arbeiten dort. Sie bauen dort Essen an. 20. Das ganze heilige Gebiet ist ein Quadrat. Es gehört Gott und der Stadt. 21. Der Rest vom Land gehört dem Anführer. Es liegt links und rechts vom heiligen Teil. 22. Das Land vom Anführer liegt zwischen Juda und Benjamin. 23. Benjamin bekommt sein Land im Süden. Es geht von Osten nach Westen. 24. Neben Benjamin bekommt Simeon sein Land. Es geht von Osten nach Westen. 25. Neben Simeon bekommt Issachar sein Land. Es geht von Osten nach Westen. 26. Neben Issachar bekommt Sebulon sein Land. Es geht von Osten nach Westen. 27. Neben Sebulon bekommt Gad sein Land. Es geht von Osten nach Westen. 28. Die Grenze von Gad geht bis zum Meer. Sie geht im Süden entlang. 29. Das ist das Land für die Stämme. Gott sagt, das ist ihr Erbe. 30. Die Stadt hat Ausgänge. Die Tore haben Namen von den Stämmen. 31. Im Norden sind drei Tore. Sie heißen Ruben, Juda und Levi. 32. Im Osten sind drei Tore. Sie heißen Josef, Benjamin und Dan. 33. Im Süden sind drei Tore. Sie heißen Simeon, Issachar und Sebulon. 34. Im Westen sind drei Tore. Sie heißen Gad, Asser und Naphtali. 35. Die Stadt ist insgesamt sehr groß. Ihr Name ist, der Herr ist hier.